Aus der Gemeinschaftsethik unserer Weltanschauung, aus der sozialistischen Idee der Pflicht, des Dienstes und des selbstlosen Opfers für die blutsverbundene Volksgemeinschaft und aus unseren Erkenntnissen vom Blut ergibt sich die Erziehung zu soldatischer Zucht, zu freiwilligem Gehorsam, Manneszucht, Mut und Tapferkeit, Willensstärke und Entschlusskraft, Opferwilligkeit, Verantwortungsfreude, Kameradschaftsgeist, Verschwiegenheit und zu Rassestolz, Ehre und Treue, zu den Charakterwerten, wie sie zu germanisch-deutschem Wesen gehören. Es ist selbstverständlich, dass die weltanschauliche Ausrichtung des Soldaten ihre Ergänzung durch richtige Geschichtsbetrachtung und Deutung erhalten muss. Ein Volk, das seine Geschichte nicht kennt, sinkt zur Bedeutungslosigkeit herab. Darum muss der deutsche Offizier der beste Kenner und Deuter unserer Geschichte und ihrer tragenden und bewegenden Kräfte sein. Das Resultat dieser Erziehung muss der aus Erkenntnis und Überzeugung mit heiligem Glauben an die Kraft unserer Weltanschauung versehene, fanatisierte nationalsozialistische Soldat sein, der in Treue und bedingungsloser Entschlossenheit hinter dem Willen unseres Führers Adolf Hitler steht, gleich viel, welchen Lauf die Ereignisse nehmen. Erst aus diesem tiefen Glauben erwächst die letzte und höchste Leistungssteigerung im Einsatz für Volk und Vaterland. Der Offizier muss also den aktivsten weltanschaulichen Kämpfer erziehen und muss deshalb erst einmal selbst dazu erzogen sein. In der Erkenntnis dieser Selbsterziehungsaufgabe des Offizierskorps und in seiner Haltung als dem Ergebnis dieser Selbsterziehung muss sein Korpsgeist zum Ausdruck kommen. Korpsgeist im Sinne unserer heutigen Auffassung vom Wesen einer Führergemeinschaft zeigt sich in der Gemeinsamkeit der Zielsetzung, die im Einsatz und der Leistung für das Volk und steter Treue zum Führer zum Ausdruck kommt. In der bedingungslosen Unterordnung unter den Willen des Führers, in der einheitlichen weltanschaulichen Ausrichtung, in dem Bekenntnis zu strengen Lebensgesetzen auf germanisch-deutscher Grundlage, in einem tief erfassten Geschichtsbewusstsein, in der Einbeziehung der Familie in diese Lebensauffassung und Führung, das heißt Weiterentwicklung des Ordensgedankens vom Männerbund zum Sippenverband. Die Grundgesetze, Grundtugenden und Höchstwerte müssen in der gesamten Führerschicht dieselben sein. Nur dann ist die Gewähr gegeben, dass von jedem Parteiführer, Offizier, Beamten, Erzieher, Künstler usw. so weiter, die gleichen Wirkungen in die Gesamtheit des Volkes ausstrahlen. Denn eine gleichmäßige weltanschauliche Ausrichtung des gesamten Volkes, welches die Voraussetzung dafür ist, dass es einen Lebenskampf besteht, kann nur dadurch Wirklichkeit werden, dass die gesamte Führerschicht in ihrer Grundhaltung zum gleichen Typus gehört. Diese Haltung wird bestimmt von den Höchstwerten der nationalsozialistischen Weltanschauung. Hier muss der deutsche Offizier mit besonderem Vorbild vorangehen. Mit heißem Herzen hat der Offizier für die Welt des Führers einzutreten. Das deutsche Offizierkorps muss zur stärksten weltanschaulichen Säule unseres Volkes werden. Der Führer sagt in Mein Kampf, Völkerschicksale vermag nur ein Sturm von heißer Leidenschaft zu wenden. Leidenschaft erwecken kann nur, wer sie selbst im Inneren trägt. 32. Wie sehen wir aufgrund der nationalsozialistischen Weltanschauung unser Reich und seine Stellung in Europa? Wir kämpfen für das Reich als völkische Einheit und als europäische Ordnungsmacht. Die Reichsidee ist uns der Ausdruck für die geschichtliche Ordnung, die das deutsche Volk zur Einheit verbindet und es zur bestimmenden Mitte der europäischen Völker macht. Solange es germanisch-deutsche Menschen gab, war die Sehnsucht nach dem Reich, der Mythos des Reiches, immer vorhanden. Unsere Geschichte stellt das Ringen um die Gestaltung dieses Reiches dar. Der Reichsgedanke ist zutiefst im germanischen Wesen begründet. Die Idee vom Reich ist nicht erst eine Entdeckung unserer Tage, sondern begleitet unser ganzes geschichtliches Leben als die Vorstellung einer geordneten Welt, in welcher das Menschentum unserer Rasse führend ist durch seine künstlerische Schöpferkraft, durch seine Erfindungsgabe, durch seine Befähigung, ein organisches, geschlossenes Gefüge zu schaffen, das wir, um es zu begreifen, allerdings mit anderen Maßstäben messen müssen als mit dem nationalstaatlichen Denken der letzten Jahrhunderte. Die Erinnerung stolzer deutscher Kaisergeschichte sind uns wieder nahe, darüber hinaus alle Reiche, die nordischer Führerschaft ihre Entstehung verdanken. Das Reich des Cheruskers Arnim, der Burgunder, der Vandalen Theoderichs und Karls des Großen, der das germanische Abendland begründete, der Wareger von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, der Wikinger und der Normannen. Die Geschichte dieser germanischen Völker ist unsere eigene Geschichte. Wir können erleben, dass führende Männer des germanischen Volkstums, das jahrhundertelang außerhalb des Reiches einen schweren und einsamen Kampf gegen die Überfremdung geführt hat, auftreten und vom Reich sprechen als einer Idee, die sie durch diesen Kampf hindurchgetragen und bewahrt haben. Das ist ein Beweis für die fortwirkende Kraft einmaliger geschichtlicher Gestaltung und ein Beleg dafür, dass die Idee des Reiches auch außerhalb des Staates der Deutschen lebendig geblieben ist. Die Idee des Reiches ist die stärkste Erinnerung dieses Kontinents und zugleich die stärkste Kraft für eine dauernde geschichtliche Ordnung. Wir sind uns heute klar darüber, dass die germanischen Staatsschöpfungen der Vergangenheit nur deshalb von vorübergehender Dauer waren, weil sie die Kraft der Rasse aus dem Gefühl eines unerschöpflichen Reichtums heraus immer wieder im fremden Volkstum verströmen ließen. Das mittelalterliche Kaiserreich verging im Kampf gegen den römischen Universalismus und Partikularismus der Fürsten. Die Reichsidee aber blieb immer. Auf dem Wege über die Staatsidee, die vollendete Form in dem Staat des großen Königs fand, erlebt die Reichsidee im nationalsozialistischen Reich ihre eigentliche germanische Gestaltung. Durch seine Lage in der Mitte des Kontinents ist dem deutschen Volk die Selbstbehauptung und staatliche Gestaltung immer besonders schwer gemacht worden. Dem Druck von allen Seiten konnte es nur dann begegnen, wenn es einen überragenden Führer gelang, alle deutschen Lebenskräfte auf dieses eine Ziel auszurichten und sie gegen partikularistische Sonderbestrebungen, gegen fremde Ideenwelten und feindliche imperialistische Expansionsgelüste zu sammeln. Die Außenpolitik des Reiches war nicht bestimmt von imperialistischen Bestrebungen, sondern von der Erkämpfung des notwendigen Lebensraumes. Der Führer hat in seinem Buch Der Kampf gesagt, der oberste Gesichtspunkt aller Außenpolitik müsse sein, den Boden in Einklang zu bringen mit der Volkszahl. Die Erreichung dieses Zieles ist eine lebensgesetzliche Notwendigkeit, denn das Leben eines Volkes ist nur dann gesichert, wenn es über einen Lebensraum verfügt, der eine freie Entfaltung seiner innere wohnenden Fähigkeiten, also ein Leben in Freiheit nach eigener Art, ermöglicht. Wenn diese organische Entfaltung durch Kräfte von außen her behindert oder eingeschränkt, wenn sie gar durch Anwendung von Gewalt unmöglich gemacht werden soll, dann muss auch das Letzte eingesetzt werden, dann gilt es anzutreten zum Kampf um den notwendigen Lebensraum oder das Schicksal des Volkes ist besiegelt. Ein solcher Kampf hat nichts zu tun mit einem willkürlichen imperialistischen Machtstreben und ist eben wegen seiner lebensgesetzlichen Notwendigkeit auch vor den Müttern des Volkes zu verantworten. Es ist ein Kampf für eine gerechte Sache. Die Erfüllung dieser völkischen Aufgabe ist dem deutschen Menschen aber nicht nur um seiner selbst willen auferlegt, denn sie war von jeher verbunden mit einer übervölkischen, führende und ordnende Macht zu sein für die europäischen Völker überhaupt. Sie fand Ausdruck in der Idee und Gestalt des Reiches.